Fünfter Abschnitt vom versunkenen Erdteil Atlantis. Beweise für das frühere Vorhandensein des Erdteils Atlantis und seiner Kultur hat zunächst Schliemann durch seine Ausgrabungen in Kleinasien und Kreta erbracht. Dann auch Frobenius durch seine Forschungen und Funde in Westafrika. Der Geologe Eduard Süß kommt nach eingehenden Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass das hier beschriebene Atlantis bestanden hat und Grönland ein radialer Ausschnitt aus der Atlantis, der Tafel des alten roten Sandsteins ist. Professor Dr. Wegner liefert den Nachweis, dass Nordamerika und Europa, ebenso Afrika und Südamerika, in früheren Perioden der Erdgeschichte zusammenhingen und allmählich auseinandergezogen wurden. Hierbei sind Inseln des Zwischengliedes und Bruchteile stehen geblieben, zu denen auch das versunkene Atlantis gehörte. Auch gewiegte Botaniker und Zoologen, so Professor Seeberger und Dr. Hausthal, kommen zu der Überzeugung von dem früheren Dasein eines Erdteiles Atlantis im Atlantischen Ozean, weil sich sonst gewisse botanische und zoologische Tatsachen nicht erklären lassen. Anhaltspunkte für die Annahme eines vorgeschichtlichen, nun unter Wasser begrabenen Atlantis erbrachten auch die Tiefseeforschungen und Kabelverlegungen der letzten Jahrzehnte. Für die Notwendigkeit eines Zusammenhanges von Amerika und Atlantis spricht die Tatsache, dass die Tiere und Pflanzen der weit ins Hinterland reichenden Ostküste Amerikas mit denen Europas und Afrikas viel größere Ähnlichkeit haben als mit denen der eigenen Westküste. Selbst die allerältesten Tier- und Pflanzenfunde in Europa und Afrika stimmen mit denen von Ostamerika außergewöhnlich überein. Neuerdings erbringen astronomisch-geologischen Betrachtungen und Berechnungen von H. Hörbiger und H. Fischer ausgezeichnete Belege für das wiederholte Auftauchen und Verschwinden von Atlantis. Eine Menge anderer Beweise aus Erd- und Kunstgeschichte, Völkerkunde, Archäologie, Anthropologie, Sprachwissenschaft, Mythologie und Vorgeschichte der Arier werden die folgenden Darlegungen bringen. Folgende Literatur wurde hierfür herangezogen: Eduard Süß, Das Antlitz der Erde, 2 Bände, Leipzig 1888 bei Freitag. Professor Wegener, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, Braunschweig 1920 bei Viehweg. H. Hörbiger, Das deutsche Weltbild, Leipzig bei Vogtländer. H. Fischer, Weltenwenden, Leipzig bei Vogtländer. W. Scott Elliott, Das untergegangene Lemuria, Leipzig bei Altmann. Leo Frobenius, Auf dem Wege nach Atlantis, Berlin, Deutsches Verlagshaus. Leo Frobenius und Afrika sprach, Berlin, Deutsches Verlagshaus. Wachtelborn, Atlantis, Leipzig bei Wallrath. Donnelly, Atlantis, die vorsintflutliche Welt, Esslingen bei Gutzmann. Otto Hauser, Atlantis, ein Epos, Weimar bei Dunker. Otto Kiefer, Der Bericht Platos über Atlantis, Jena 1909. W. Scott Elliott, Atlantis nach okkulten Quellen, Leipzig 1903 bei Grieben. Baldrum, Altamerika. Sahagun, Geschichte von Neuspanien. Tschetsch, Herkunft und Geschichte des arischen Stammes, Nicolas See, Berlin 1920, Aria Verlag. H. W. Blavatsky, Geheimlehre, 4 Bände, Leipzig bei Vollrath. F. F. Baumann, Abriss einer vorgeschichtlichen Völkerkunde, Leipzig. Bailey, Lettres sur l'Atlantide. Zeugnisse über Atlantis findet man auch bei den alten Schriftstellern Aelian, Varia Historia, Buch 3, Kapitel 8, Proclus, Marcellus und Diodorus Siculus. Diese Schriftsteller sprechen von vielen Inseln im Meere jenseits der Säulen des Herkules, das ist Gibraltar. Die Bewohner dieser Inseln hätten sich die Erinnerung an eine sehr große Insel Atlantis bewahrt, welche lange Zeit hindurch die Oberherrschaft über alle Inseln im Meere führte. Auch die Gallier besaßen Überlieferungen von Atlantis, welche durch den römischen Schriftsteller Timagenes gesammelt wurden. Herodot und Diodor sprechen ebenfalls von den Atlantern. Professor Knötel, Atlantis, Leipzig 1893. Er verlegt irrtümlicherweise Atlantis wie Frobenius nach Westafrika und Marokko. Olaf Rudbeck, Alland eller Mannheim, Atlantis oder Mannheim, 3 Bände, schwedisch und lateinisch geschrieben, bezeichnet irrtümlicherweise Schweden als Atlantis. Uppsala um 1690, sonst sehr wertvoll. Hermann Müller, Nordisches Griechentum, 1850. Er sucht Atlantis in Britannien. Gilani, Stadtbibliothekar in Nürnberg. Die Menschenopfer bei den Hebräern, Braunschweig 1842. Er bringt außerordentlich wertvolle Nachweise über das frühere Bestehen des Erdteils Atlantis und über die Herkunft der Juden und ihres Ritus aus Atlantis. Ein grundgelehrtes, viel zu wenig beachtetes Werk. Eginhard, Atlantis, Uranus Verlag in Oldersloe. Frobenius, Atlantis, bei Eugen Dietrichs in Jena.